1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute haben wir eine Themennacht und heute heißt unser Thema: Ich alleine muss die Verantwortung tragen. Ich möchte gerne mit euch reden, ja, die ihr das sagt. Ich alleine muss die Verantwortung tragen. Vielleicht müsst ihr ganz alleine die Verantwortung tragen für euren sehr schwer kranken Partner oder für eure pflegebedürftigen Eltern. Vielleicht müsst ihr ganz alleine die Verantwortung tragen für eure Geschwister, weil vielleicht die Eltern verstorben sind. Oder ihr sagt auch, ich alleine muss die Verantwortung tragen für mein schlimmes Verhalten, für das, was ich angerichtet habe. Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin, das ist Sula. Hallo Sula, du bist 27, stimmt's? Ja, genau, das ist richtig. Grüße dich. Oh, ich bin sehr aufgeregt. Das macht gar nichts. Das ist okay. Gleich vergessen. Also, okay. Ich allein trage die Verantwortung, heißt das Thema. Ja, es geht um meine Mama. Die war schon ihr Leben lang immer sehr krank. Bis vor 8 Wochen haben wir eine neue Diagnose bekommen und die lautete Bronchialkrebs. Oh, wow. Oh, wow. Was für eine Erkrankung hatte sie vorher schon? Du sagst, sie war viele Jahre krank. Also eigentlich schon, solange ich denken kann, muss ich dazu sagen. Und sie hatte schon Unterleibskrebs, da war ich noch ganz klein, da hat sie eine Totaloperation gehabt. Sie hatte schon Darmkrebs, da hat sie einen künstlichen Ausgang gehabt. Hm. Vor 2 Jahren oder 3, oh, manchmal kann ich es mir gar nicht merken, bei den ganzen Sachen. War es dann Hautkrebs. Ach du lieber. Aber fast jetzt, und seit 15 Jahren ungefähr, hat sie MS, Multiple Sklerose. Also eine arme, schwerkranke Frau. Ja, aber trotzdem top. Also sehr geistig, sehr vital und dem Leben positiv eingestellt. So weit es geht, ja. Wie alt ist deine Mama? 57. 57 erst. Mhm. Und eigentlich ihr ganzes, ja, größten Teil ihres Lebens sehr schwer krank gewesen. Ja, doch. Aber immer das Beste drauf gemacht, muss man sagen. Wenn man sie so sieht, würde man damals, als sie einen Behindertenschein gekriegt hat, zum Paten zum Beispiel, weil sie jetzt 100% schwerbehindert, mit außergewöhnlicher Gehbehinderung, allem drum und dran, weil sie geht manchmal in Stöckelschuhen tanzen und manchmal ist sie am nächsten Tag blind und sitzt im Rollstuhl. Ja. Und die Polizisten hier in der Gegend haben dann immer gesagt, ja, hier dürfen sie nicht parken, das ist ein Behindertenparkplatz, aber meine Mama sieht halt manchmal noch dafür zu gut aus. Jetzt hat das ist auch ein großes Problem. Ja. Jetzt die schlimme Diagnose, seit ein paar Wochen sagst du Bronchialkrebs. Ja. Und die Sendung heißt, ich alleine trage die Verantwortung, du musst die Verantwortung tragen. Ist das so bei euch? Bist du der einzige ganz nahe Mensch für sie? Im Endeffekt schon, ja. Weil es gibt keine Geschwister? Sie hat Geschwister, aber auf die pfeifen wir mal. Ja. Hast du Geschwister? Nein, ich bin Einzelkind. Und dein Vater? Habe ich schon Jahre nichts mehr mit zu tun. Achso, das heißt, die Eltern leben getrennt? Ja, waren noch nie verheiratet. Ach, die waren noch nicht zusammen. Mhm. Das heißt, alles ist so auf dich auch konzentriert, auf die Tochter. Natürlich, klar. Mhm. Wie gehst du mit dieser, das ist ja schon auch eine enorme Verantwortung und auch eine Belastung. Auch wenn man ich muss dazu sagen, ich habe einen kleinen Sohn, der geht jetzt im November 5. Mhm. Für den ist das noch schwieriger, glaube ich, weil mit dem Vater von meinem Sohn ist nicht immer alles glatt gelaufen, von beiden Seiten. Wir waren jetzt wieder ein Jahr zusammen, sind jetzt wieder getrennt. Aber seine Oma war für ihn schon immer ein Heiligtum, immer auf den Sockel gestellt. Und ich glaube auch wirklich, nach mir, nach meiner Stelle kommt die Oma. Ja, wahrscheinlich, weil die Oma dem kleinen Mann das erklären soll. Ja, wahrscheinlich auch, weil die Oma so nah an und in eurem Leben ist. Weil sie immer da war. Lebt ihr nah in einem Ort auch beieinander? Sind nur ein paar Minuten, so, oder auch nur ein paar Haltestellen mit dem Bus. Jetzt hast du ja gesagt, du hast die Vergangenheitsform benutzt. Die Mama war für den Kleinen immer was ganz Wichtiges. Wie schwer ist die neue Krebserkrankung? Also, so ganz muss ich sagen, rückt sie bei mir nicht so richtig raus. Wahrscheinlich, weil sie weiß, wie es ist, aber die Ärzte haben wohl gesagt, mit Weihnachten gibt es nichts mehr. So schlimm. Ja. Das heißt, obwohl man es nicht im Moment so sehr merkt. Sie war jetzt auch schon 2 Wochen im Krankenhaus, aber so richtig trägt sie das nicht nach außen. Du hast auch einen richtigen Galgenhumor dabei und aber Hospiz ausgesucht. Bitte? Ein Hospiz? Ja, natürlich. Meine Mutter ist so ein Mensch, die muss alles perfekt haben und geplant haben und du hast dass noch alles mit keinem in Ordnung geht. Ja, du hast noch mit keinem Arzt gesprochen. Nicht so wirklich, ne. Will sie das nicht, oder? Ich glaube, sie vermeidet das so ein bisschen, ja. Mhm. Wenn das so dramatisch ist, dann wäre das ja fast ein, dann würde das ja bedeuten, dass sie so in der finalen Phase schon ist. Definitiv. Das heißt, man kann also mein Onkel war jetzt ein paar Tage da, der hat einen Arztbericht gelesen und es war also keine Spinnerei oder so, da steht schon Karzinom und das ist schon alles. Mhm. Aber im ersten Moment, deine Mutter hat ja nun wirklich schon viele, viele Kämpfe gefochten. Und ja. Bei jeder Diagnose habe ich gesagt, kein Problem, schaffen wir. Wir haben so viel geschafft. Genau. Und deswegen diesmal weiß ich. Ja, deswegen frage ich mich so, kann man wirklich nichts machen? Kann man nichts operieren? Kann man keine Chemotherapie, keine Strahlentherapie? Kann man nichts machen? Doch, sie soll in eine Lungenklinik gehen, nach Hema oder so. Hm. Da würden sie ihr dann irgendwie einen halben Lungenflügel entfernen. Aber im Moment wäre das überhaupt nicht möglich, aufgrund ihres körperlichen und psychischen Zustands. Weil sie auch im akuten Schub von der MS durch den psychischen Stress natürlich ist. Da ist im Moment überhaupt gar nichts möglich. Sie würden ihr noch im Moment noch nicht mal den Blinddarm rausnehmen, weil sie ihn noch gut gar nicht vertragen. Ich als Kind von einer betroffenen, schwer betroffenen Mutter, wie du es gerade geschildert hast, ich wäre ausgesprochen neugierig würde mich drängen, mit einem Arzt zu reden, um mal ganz klar zu hören, was los ist. Eigentlich schon. Wäre das denn für dich nicht auch hilfreich? Ich weiß normalerweise über das Krankheitsbild von meiner Mutter, über Arztbesuche, wo ich mitgehe, zum Neurologen, zum Kernspind. Ich weiß über alles bestens Bescheid, aber im Moment irgendwie... Hast du Angst vor dem, was man da sagen könnte? Ja. Verstehe. Und die Mutter hat es so dir gesagt, dass es so schlimm ist? Doch, ja. Mhm. Und wenn sie sich selbst in den Hospiz... Ich habe auch mitbekommen im Krankenhaus. Mhm. Sie sollte eigentlich so eine Bronchoskopie haben. Das hat erst nicht geklappt, weil sie so geblutet hat, weil sie halt diesen Bluthut hat und die ganzen kleinen Äderchen im Hals geplatzt sind. Was für eine schwere Zeit für deine Mutter, aber auch für dich als Tochter. Und dann hast du auch noch den Kleinen. Und du fragtest gerade, wie erkläre ich ihm, ja, dass die Oma krank ist oder dass die Oma irgendwann vielleicht nicht mehr da ist. Ja. Dass die Oma krank ist, kriegt er mit schon? Das wusste er ja schon vorher, dass sie manchmal im Rollstuhl ist. Ja, genau. Ist. Und genau, man muss auch sagen, mein Sohn hat da ein Feingespür für, der ist dann ganz lieb. Als wir 1-2 Wochen im Krankenhaus gelegen haben, hat er einen Krankenpfleger gespielt, hat Kopfkissen aufgeschüttelt, ganz herzlich. Der merkt das, der spürt das. Der weiß das schon, aber dass es jetzt so akut und dramatisch ist, das habe ich noch nicht über die Lippen gebracht. Ich war schon im Kindergarten, habe mich nach Fachliteratur erkundet. Ich habe auch schon viel gelesen, aber trotzdem ist in der Praxis umzusetzen. Weißt du, da kann man vor allen Dingen, weil ich auch mit niemandem wirklich darüber reden kann. Das finde ich bedrückend. Ja, aber du hast auch ich kann auch verstehen, doch, ich hätte Personen. Aber jeder sagt immer auch, ja, Kopf hoch, wird schon wieder, aber es wird halt nicht schon wieder. Und ich kann auch verstehen, weil mir keiner wirklich was entgegensetzen kann, wenn es keiner mitgemacht hat. Die ganzen Jahre. Ja, natürlich. Die ganzen Jahre zehren ja auch. Das kann ich auch nicht von anderen Menschen erwarten, dass die dann mehr sagen können. Aber ich finde es halt schwierig. Ja, das ist sehr schwierig, in der Tat. Was kann man machen? Was kann man machen als Kind, wenn die Mutter oder der Vater so todkrank ist? Ja, und vor allem, wenn die ganzen Jahre so war und man sonst keinen hat. Was kann man machen? Man kann und muss für den Vater oder für die Mutter da sein? Ja, für den kleinen Mann auch. In vollstem Maße muss man da sein und alles tun für die kranke Person. Natürlich, das habe ich ja schon immer nicht gemacht. Wo es auch Höhen und Tiefen natürlich gab. Aber ich weiß halt nicht, wie so wirklich. Im Moment verdränge ich das alles ein bisschen. Am Anfang habe ich viel geheult vor 8 Wochen. Aber mittlerweile so, dann habe ich schon mal meine 10 Minuten, dann geht's alles im Bach runter, wenn ich hier abends alleine sitze, aber dann geht's auch wieder. Mhm. Aber weil es halt auch so ist, dass sie jetzt nicht wirklich am total am Abgrund steht, sondern weil es ihr noch einigermaßen geht. Sie baut zwar schon ab, das merke ich, kenne meine Mutter, auch wenn sie versucht, nach außen hin alles toll zu tun. Ich sag das nochmal, Sula, was ich gerade gesagt habe. Ich fände es gut, wenn du, wenn deine Mutter natürlich damit einverstanden ist, wenn du ein wirklich klärendes Gespräch mit einem Arzt führst, dann weißt du die Fakten. Und auf diesen Fakten aufbauend, kannst du vielleicht mit einem Arzt auch noch beraten? Aber trotzdem, sie sagt ja, Dienstag habe ich einen Termin im Krankenhaus. Ja, meine Freundin geht mit dahin, das ist auch meine Tante, meine Patentante, die kennt sie seit 40 Jahren, aber das ist halt so das Problem, ich werde gar nicht vorher erst gefragt. Die geht mit dahin, mach dir keine Sorgen. Sie will dich schon. Wahrscheinlich. Denke ich auch. Andererseits könntest du ihr vielleicht auch klar machen, dass... Ja, hat schon, wie fertig ich die ganze Zeit war, obwohl ich eigentlich nicht nach außen fragen wollte, aber es geht nicht anders. Aber ich glaube, man ist noch fertiger, wenn man so im Nebel stochert. Weil, weißt du, wenn du alle medizinischen Fakten auf dem Tisch hättest, dann könntest du gemeinsam mit einem Arzt beraten, was man vielleicht zum Beispiel medikamentös alles noch tun könnte, um ihr die letzte Zeit so gut zu gestalten, dass sie eine Lebensqualität hat. Im Moment stehst du ja daneben und hast nur Angst und weißt gar nicht so recht, was du tun sollst. Und hast auch noch die Frage des Kindes halt auch noch aufgeworfen. Ja, und es gibt noch ein Problem. Zum Beispiel, wenn es jetzt dem Ende zugeht, meine Mutter wünscht ja keine normale Beerdigung. Die hat sich schon vor Jahren, kennst du diesen Gunther von Hagen? Diesen da hat sie sich schon vor Jahren zu verschrieben, hatte auch persönlichen Kontakt mit ihm. Das ist jetzt wirklich kein Witz. Und damals habe ich halt gesagt, das ist schon Jahre her, ja, mach du mal, da war der Sachen tot, noch sehr weit weg für mich. Aber sie hat mir selbst die Unterlagen, weil wir das auch vorher so vieles regeln wollen. Vielleicht erklären wir es mal eben den Zuschauern, dass es gab ja so eine berühmte Ausstellung Körperwelten, überall durch Deutschland getingelt, Schweiz, Österreich, wo Menschen, also Leichen zu Plastinaten, so nennt der Macher das, umgewandelt werden. Also er stellt Leichen aus. Und deine Mutter. Schreiben oder sonstig. Genau, und deine Mutter hat ihren Körper zur Verfügung gestellt, wenn sie sterben wollte. Ja, vor Jahren. Ich habe die Unterlagen auch hier. Das finde und ich. Und davon ist sie immer noch fest überzeugt. Das finde ich für Angehörige auch sehr, sehr, sehr schwer. Ja, dann geht man hinterher in die Ausstellung, da steht ja kein Name dran, dann kann man sich denken, ja, doch, meine Mutter ein Schreiben. Ich finde, wenn man so ich habe keinen Platz, wo ich hingehen kann, wo ich sage, ja. Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Wenn man alleinstehend ist, finde ich das eine gute Sache, wenn man seinen Körper zur Verfügung stellt, wem auch immer. Mhm. Aber wenn man Angehörige hat, ist das schon krass. Ist das schon heftig. Also da kommen jetzt ganz viele Probleme aufeinander. Ja. Ganz viele. Inklusive, erkläre ich das meinem kleinen Kind. Ja. Weißt du, Sula, ich wollte gerade dazu noch was sagen. Da kann man jetzt pädagogisch ganz andere Auffassung sein. Ich weiß, dass als ich in dem Alter war, ist auch ein sehr naher Onkel verstorben, den ich sehr gemocht habe. Ja. Und diese ganz normale Erklärung, die man so früher Kindern gesagt hat, der Onkel ist jetzt im Himmel und dem geht's gut. Ja. Das war damals für den kleinen Jungen, Jürgen, war das tröstlich. Und ich glaube, ich konnte so am ehesten damit umgehen, als wenn man mir jetzt irgendwie gleich alles erzählt hätte. Ich glaube, das lässt sich mein Sohn und Mann nicht erzählen. Das lässt er sich nicht erzählen, ne? Das ist jetzt so gefuchst. Mit 5 Jahren schon? Ja, der ist schon sehr, der war letztes Jahr mit meiner Mutter bei ihrer Mutter auf dem Grab und das hat er halt vorher noch nie gesehen und da stand er halt am Grab und hat gesagt, nee, deine Mama kenne ich nicht, die soll jetzt mal da rauskommen und keine Ahnung, das ist zwar auch schon ein Jahr her, aber ich glaube, das lässt er sich nicht wirklich erzählen, der ist schon sehr ausgefuchst. Ich würde gerne, was gerade besonders auf die Frage des Kindes anbelangt, wie du dem Kind das näher bringen kannst, da würde ich dich gerne mal eine Fachberatung dir jetzt zukommen lassen von meiner Psychologin. Ja. Das andere habe ich dir gesagt, was ich so intuitiv tun würde, ist, ich würde mit einem Arzt reden, wenn deine Mutter das will. Und ansonsten ist das jetzt eine sehr, sehr schwere Zeit, das ist mir völlig klar, zu der ich dir von Herzen viel Kraft wünsche. Und so wie ich dich jetzt kennengelernt habe in der Kurze des Gesprächs, glaube ich, dass du eine tolle Frau bist und auch deiner Mutter beistehst bis zum Schluss. Und das ist der Dienst, den du deiner Mutter schenken kannst. Ja, das werde ich tun. Ja. Liebe Sula, du legst bitte auf und wirst von Sabine, meiner Psychologin, zurückgerufen. Okay, ich danke dir. Von Herzen sehr eurer Familie, alles Gute. Dir auch, tolle Sendung, Domian. Vielen Dank, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht, ihr Lieben, heißt: Ich alleine muss die Verantwortung tragen. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr sehr große Verantwortung tragen müsst. Vielleicht so in ähnlicher Form, wie Sula gerade beschrieben hat. Oder auch so im übertragenen Sinne, dass ihr sagt, ich alleine muss die Verantwortung für mein verfuschtes Leben tragen oder für die irren Schulden, die ich aufgehäuft habe. Oder ich allein trage die Verantwortung, dass unsere Familie kaputt gegangen ist. Diese Verantwortung kann ich gar nicht wegdelegieren. Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, dann meldet euch. 0800 220 50 50. Und jetzt bin ich verbunden mit der Janine. Janine ist 25. Guten Morgen, Janine. Ja, guten Morgen. Schönen guten Morgen, Janine. Und zwar trage ich allein die Verantwortung für mein behindertes Kind. Ja, wie alt ist dein Kind, Janine? Mein Kind ist jetzt 4 Jahre alt. Und welche Behinderung hat dein Kind? Mein Kind kam zur Welt mit einem Herzfehler und einer Gaumenspalte, sah auch anders aus, wobei da habe ich mir noch nicht so viel gedacht. Und dann kam die Diagnose unbekannter Gendefekt. Sprich, ihre Behinderung wird nie einen Namen finden. Und wir wissen auch, also ich weiß selber nicht, was mich da alles noch erwartet. Ach so, die Medizin weiß überhaupt nicht Bescheid, was das ist. Es ist ein, wie du gerade sagtest, unbekannter Defekt. Genau, und diese Forschung ist noch nicht so ausgeprägt, dass sie diesen kleinen Defekt, weil den gibt es nur 3 oder 4 Mal auf der Welt, untersuchen. Wie stellt sich denn das Leben deines Kindes, das jetzt 4 Jahre alt ist, dar? Beschreib das mal. Meine Kleine ist entwicklungsverzögert stark. Sie ist jetzt vielleicht geistig auf den Stand 1,5 oder 2. Mhm. Spricht nicht. Spricht gar nicht. Wenig. Mhm. Also sie macht sich jetzt durch Zeichensprache bemerkbar, dank des Kindergartens, den sie besucht. Also ein Wort kann sie noch nicht sprechen? Nein. Man weiß auch nicht, ob sie je ein Wort sprechen wird können? Nein. Weiß man nicht. Man weiß gar nicht, was auf mich zukommt. Man kann mir auch keine Ratschläge geben. Ja. Beschreib mal weiter. Also sie kann nicht sprechen und ist auf einem sehr niedrigen Entwicklungsstand. Sie ist autoaggressiv und auch aggressiv gegenüber anderen Menschen. Das bedeutet? Dass sie, wenn sie was haben will und das nicht bekommt, beißt sie. Mhm. Und sie beißt aber dann die Kinder bis aufs Blut, was dadurch dazu führt, dass sie im Kindergarten gemieden wird und wir uns ziemlich am Rande des Systems bewegen, weil Kontakte werden nicht mehr gepflegt. Ja, du sagst, sie ist auch autoaggressiv, das heißt, sie richtet die Aggression auf sich selbst. Mhm. Das heißt, sie beißt sich auch in den Arm, oder? Sie beißt sich in den Arm, ballert ihren Kopf gegen die Wand. Also auch wenn es ihr dann richtig wehtut, schreckt sie nicht davor zurück. Genau, und die Ärzte können nicht mal sagen, ob sie eine hohe oder eine niedrige Schmerzgrenze hat. Beißt sie sich so sehr, dass sie sich richtig, dass es blutet, dass sie sich verletzt? Ja. Wohin beißt sie sich? In den Handgelenken, also nicht Handgelenken, sondern oben auf den Handrücken. Ja. Da hat sie zum Beispiel von sich selber Bisswunden. Mhm. Und das macht sie halt, wenn sie ihren Willen nicht durchsetzen kann. So bewegen kann? Jetzt bewegen kann sie sich. Sie läuft da rum? Sie läuft, seit sie 2 ist. Ja. War zwar ein langer Weg, aber wir haben es geschafft, dass sie läuft. Du sagst jetzt schon zum zweiten Mal wir. Wer ist wir? Ich und meine Mama. Ach, du und deine Mama. Das heißt, der Papa von dem Kind ist nicht vorhanden? Nein. Und auch meine Familie ist nur so vorhanden, dass man mal telefoniert, sich Tipps gibt. Aber so wirklich zu mir stehen tun sie nicht. Auch die Mutter nicht? Sie können mit der Behinderung nicht umgehen. Was heißt das? Dass sie lieber den anderen Enkelkindern ihre Aufmerksamkeit schenken. Den sogenannten gesunden Kindern. Den sogenannten normalen Kindern. Genau. Weil Leonie halt sehr schwierig ist. Das heißt, es ist auch sehr anstrengend, sich mit dem Kind zu beschäftigen. Mhm. Weil das Übliche, was man so bei so einem kleinen Kind ist putzig und niedlich und so, das fällt alles flach, weil dein Kind halt anders programmiert ist, sage ich mal so, anders auf die Welt gekommen ist. Genau, aber putzig und niedlich ist sie trotzdem in ihrer Art. Also wenn man es kaschiert mit viel Kleidung und Zöpfchen und viel Tralala, dann fällt es nicht mehr so auf. Ja. Und sie hat ja auch Phasen, da ist sie gar nicht da. Was bedeutet das? Da ist sie komplett nicht ansprechbar. Da sitzt sie rum und tut gar nichts. Und reagiert auch auf einen nicht. Also so ganz in sich reingefallen. Genau. Hm. Du sagst gerade auch, dass sie mit dem Kopf gegen die Wand läuft. Nee, im Bettchen sich den Kopf an der Wand haut. Das ist ja dann für dich als Mutter auch fürchterlich, das dann mit anzusehen, oder? Mhm. Und dann musst du hingehen und sie wegnehmen. Was machst du dann? Sie rausnehmen aus dem Bett und rumtragen. Bis sie sich beruhigt hat? Und du weißt überhaupt nicht, was diese Aggression in ihr auslöst? Nein. Weißt du nicht? Mhm. Das können mir die Ärzte aber auch alle nicht sagen. Ich bin von einem Spezialisten zum nächsten gerannt und alle schicken sie einen wieder weg. Weil die alle nicht Bescheid wissen. Genau, selbst der Kindergarten, der nun auf Behinderung spezialisiert ist, ist mit diesem Kind überfordert. Aber es wird noch geduldet. Es wird geduldet, ja, aber es ist ein langer Kampf. Ja. Und weil neuerdings fängt sie auch an, aus den Ohren zu bluten, weil sie Röhrchen bekommen haben hat und die sich entzünden. Sag mal, sie hat Röhrchen bekommen? Röhrchen in den Ohren, damit sie hört, weil bis zum zweiten Lebensjahr konnte sie anscheinend nicht hören, was kein Arzt je festgestellt hat. Ach so, wie, und dann kriegt man Röhrchen ins Ohr und dann hört man? Genau. Was sind das für, stehen die Röhrchen aus dem Ohr? Nein, die sind im Ohr, im Gehörgang. Ach. Da sind Röhrchen drin. Und dadurch entstehen... Die Flüssigkeit, die durch die Gaumenspalte damals entstanden ist, kann dadurch ablaufen. Mhm. Und so kann sie hören. Und dadurch entstehen unter Umständen Entzündungen und sie blutet. Genau, sie fängt aus heiterem Himmel aus dem Ohr ziemlich an zu bluten. Und da sind die in diesem Kindergarten überfordert? Ja. Mhm. Und da kommt es immer mal zu Reibereien, weil sie dann nicht fähig sind, den Rettungswagen zu rufen. Und das letzte Mal hat sie aus dem Ohr geblutet, weil da haben sich die Röhrchen nicht entzündet, sondern sie hat sich einen Gegenstand ins Ohr gesteckt und das Gehör verletzt. Mhm. Also das ist eine extreme Verantwortung, die du da trägst. Und eine extreme Last auch. Also natürlich, eine Belastung ist das von größtem Ausmaß. Sag mir noch mal ein paar Worte zu dem Erzeuger des Kindes. Kein Kontakt. Also wir waren vor der Schwangerschaft 4 Jahre zusammen, lief auch alles total gut. 4 Jahre wart ihr zusammen? Ja. Und dann, haben wir uns getrennt. Ich habe festgestellt, dass ich schwanger bin und da ich beruflich gut dastand. Ich hatte einen sicheren Job und hätte auch wieder anfangen können. Und ich gedacht, gut, das kriegst du alleine groß. Und habe ihn dann in Kenntnis gesetzt. Das ging vor Gericht und so, aber er will mit ihr nichts zu tun haben. Gar. Also, um das richtig zu verstehen, ihr hattet euch getrennt und dann bist du, aber hast du bemerkt, dass du noch schwanger geworden warst von ihm? Genau. Ach so. Aber nicht geplant. Nicht geplant. Aber du bist sicher, ganz sicher, dass er der Vater ist? Ja, das wurde auch erwiesen, ist alles. Mhm. Und er hat sich überhaupt nicht um das Kind gekümmert? Nein. Von Anfang an nicht? Nein. Er hat es einmal als Baby gesehen und das war's. Glaubst und dann habe ich ihn dann auch aufgedrängt, dass er es wenigstens einmal sieht. Glaubst du, dass das mit der Behinderung etwas zu tun hat? Nein. Nein. Der hätte Nein, auch, die ganze Familie scheint kinderfeindlich zu sein. Also auch wenn das ein gesundes Kind gewesen wäre, würde er sich auch nicht drum kümmern? Genau. Mhm. Bist du denn im Moment in ärztlicher Beratung oder hat man es letztendlich aufgegeben? Nein, wir warten ab, dass sie sich weiterentwickelt und dass mehr in Erfahrung gebracht wird. Mhm. Also sie ist bei Spezialisten in Behandlung, aber die wissen mit ihr halt alle nicht weiter. Mhm. Weil sie hat Schubs, da lernt sie, da entwickelt sie sich richtig gut und dann hat sie wieder Schubs, da fällt sie komplett zurück. Mhm. Das heißt, ihr tappt, oder du, letztendlich du, tappst komplett im Dunkeln, was die Zukunft anbelangt. Das könnte auch sein, dass dein Kind keine hohe Lebenserwartung hat. Das könnte auch sein. Das kann im Prinzip alles sein. Mhm. Oder dass sie kleinwüchsig wird. Mhm. Kann alles sein. Mhm. Und bis jetzt ist immer, wenn ein Fehler behoben war, ist der nächste Fehler bei ihr aufgetreten. Zum Beispiel kam sie mit dieser Gaumenspalte zur Welt und ein Herzfehler. Dann wurde festgestellt, sie hat ein Spreizfüßchen und eine zu enge Hüfte. Sprich, sie war immer irgendwie in Behandlung. Mhm. Sie hatte auch schon Operationen hinter sich, ohne Ende. Was natürlich für so ein kleines Kind auch eine enorme Belastung ist. Mhm. Ja. War eigentlich von all dem während der Schwangerschaft nichts zu bemerken? Nein, gar nicht. Eine gut verlaufende Schwangerschaft war das? Mhm. War super, die Schwangerschaft. Wie bist du denn am Anfang dann mit dem, das war ja dann schon ein Schock, als du mitbekamst, dass da was nicht stimmt mit meinem Kind. Wie bist du da am Anfang mit umgegangen? Ich habe einfach probiert, das Beste daraus zu machen. Mhm. Weil es hieß, also sie lag dann auf der Station und dann kamen die Ärzte jeden Tag auf mich zu. Den einen Tag war sie blind, den anderen Tag war sie taub. Ja. Also es kam jeden Tag was Neues dazu, was aber dann im Endeffekt alles wieder nichts war. Ja. Weil sie ist weder blind noch taub. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man 4 Jahre das ja schon mitgemacht hat, dass die Nerven relativ blank liegen. Ja. Wie schaffst du das? Keine Ahnung. Du hast also ich habe jetzt, letzte Woche waren wir Dienstag wieder im Krankenhaus, weil sie wieder Blut im Ohr hatte. Und da habe ich dann gedacht, ich kann nicht mehr weitermachen. Hast du deinen Beruf auch aufgeben müssen? Ja. Ja. Ich merke schon, dass du fast am Weinen bist, wie dir das zu Herzen geht. Ist das nicht einfach? Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Vor allen Dingen, weil die Perspektive ja auch eher schwierig ist als wahrscheinlich hoffnungsvoll. Ja. Das muss man so klar sagen, ohne schwarz zu malen. Es gibt keine Freundin, kein... Nein. Niemand. Also die Leute, die da sind, die wollen mit den ganzen Desaster nichts zu tun haben. Hm. Die sind zwar da, wenn es einem gut geht, aber wenn man dann wirklich nicht mehr kann, sind sie weg. Hast du Angst, dass man sie aus dem Kindergarten auch irgendwie herausnimmt? Es ist ein Gespräch. Wie viele Stunden am Tag ist sie in dem Kindergarten? Sechs. Sechs Stunden. Was für dich sicherlich... Und ich kann ja nur durch andere Kinder lernen. Weil ich kann ihr ja... Ich kann sie jetzt zwar vermitteln, aber Kinder gucken sich ja doch noch am besten von anderen Kindern ab. Ja. Und das ist sicher für dich auch eine Erleichterung, mal etwas Pause zu haben. Ja. Für dich und mit deinen Sachen zu machen, Haushalt einkaufen und weiß ich was, was man tut. Genau. Weil einkaufen mit ihr ist schwierig. Da fängt sie dann an, autoaggressiv zu werden, sie schreit den Laden zusammen, wir fallen immer auf. Wie ist das denn, kann sie, geht sie zur Toilette alleine oder musst du musst sie windeln? Ja. Also sie setzt auch noch nicht um, was sie soll. Also ich probiere es ihr beizubringen, aber sie setzt es nicht um. Durch die Aufgabe deines Jobs, du hast gerade gesagt, dass du einen guten Beruf hattest, sind zu all dem Ganzen jetzt auch noch finanzielle Schwierigkeiten gekommen für dich? Es geht, man lebt halt von Hartz IV und das Amt probiert halt, weil wir nur Pflegestufe 2 haben, mich dauernd wieder für 1 Euro loszuschicken, was ich aber nervlich nicht kann. Was wäre für dich Hilfe? Was würde für dich Hilfe bedeuten? Ich weiß es nicht. Ich habe mich schon so dran gewöhnt, dass ich immer nur noch, weiß ich nicht, ich lebe mein Leben und ich probiere jeden Tag das Beste draus zu machen und ich habe mich dran gewöhnt. Das heißt, so die Perspektive für dich ist... Aber Träume oder Ziele habe ich keine mehr. Ich probiere jeden Tag rumzukriegen. Du bist 25 Jahre, sage ich nochmal. Du bist eine junge Frau, wo andere in der Disco hängen und weiß ich was alles machen. Und du hast so eine hohe Verantwortung zu tragen. Ja. Das hätte ich mir aber auch nicht träumen lassen. Aber dein Kind ist dein Kind und du liebst dein Kind. Ja. Und es gab nie die Überlegung, sie ganz abzugeben. Nein. Nein. Weil dann hätte ich mich in der Schwangerschaft schon gegen sie entscheiden müssen. Weil ich bin der Meinung, wenn man ein Kind bekommt, dann muss man dazu stehen, egal ob es nun gesund ist oder krank ist. Ich habe Respekt vor dir, Janine. Aber richtig. Und ich glaube, alle Leute, die gerade zuhören, auch. Und ich überlege, wie wir dir vielleicht ein bisschen helfen könnten. Wir überlegen das mal im Hintergrund und rufen dich gleich nochmal an. Vielleicht gibt es irgendwie zumindest eine kleine Hilfestellung. Manchmal sind kleine Dinge ja auch schon mal ganz schön und ganz hilfreich. Du bist eine tolle Frau. Dankeschön. Und mach weiter so. Alles Gute von Herzen dir und deiner Kleinen. Okay, danke. Wir melden uns gleich nochmal. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht. Ich allein muss die Verantwortung tragen. Das haben wir gerade schon zwei sehr beeindruckende Beispiele gehört. Wenn ihr mir Ähnliches erzählen wollt, für was ihr Verantwortung tragt, das kann für einen Menschen sein. Es kann aber auch sein für eine Tat oder einen Umstand. Vielleicht seid ihr verantwortlich für den Ruin einer Familie oder die Schulden oder irgendeine schlimme Tat und ihr sagt, da gibt es gar nichts zu reden, ich alleine muss die Verantwortung tragen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte die Telefonnummer nicht vergessen reinzuschreiben, also eure Telefonnummer. Ingrid begrüße ich herzlich. Ingrid ist 55. Hallo Ingrid. Hallo Domian. Hallo Ingrid, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr. Für wen trägst du Verantwortung oder für was? Ich trage für meinen Mann die komplette alleinige Verantwortung und teilweise für meinen Sohn, der ist 26. Aber eigentlich geht es um meinen Mann. Wie alt ist dein Mann? 56. 56. Und warum? November 57. Ja, er war 30 Jahre Diabetiker. Wir haben nächste Woche unseren 5. Hochzeitstag. Wir sind noch nicht so lange verheiratet. Vier Monate nach der Hochzeit braucht er eine Herz-OP, Bypässe und kriegt er dann einen ersten Schlaganfall. Danach hat er sich einigermaßen erholt. Und 2 Jahre später kam ein zweiter Schlaganfall, ein richtig großer. Und der hat ihn so umgehauen, er liegt im Bett, kann nicht mehr sprechen, kann durch den Diabetes auch nicht mehr sehen, ist beidseitig Bein amputiert durch den Diabetes. Rechtes Bein bis zur Pobacke weg, linkes Bein bis zum Knie weg. Und der liegt bei dir zu Hause? Ja, der bleibt auch bei mir zu Hause. Mhm. Deswegen, ich habe gestern schon Solveig gehört und eben die junge Frau. Es hat sicherlich mit dem Alter zu tun. Mein Sohn war 10 Jahre Epileptiker, mit 8 Jahren fing das an. Da hatte ich schon mal gut Zeit und Gelegenheit, mich dran zu gewöhnen, wie es ist mit einem kranken Menschen. Ich selber bin körperbehindert zur Welt gekommen, nicht so schlimm wie Kontergan. Ich habe Arm und Hand, aber der linke Arm sieht aus ja wie bei Schlaganfallmenschen, so wie gelähmt und die Hand hängt so. Das habe ich aber seit meiner Geburt. Ich komme ganz gut damit klar. Und das heißt, mit dieser eigenen Behinderung schaffst du es auch, diesen schwerst pflegebedürftigen Menschen zu versorgen. Deswegen wollte ich so ganz, ganz gerne anrufen. Mhm. Ich höre oder gucke fast jede Nacht und manchmal denke ich, haben die Leute gar nicht ganz so viel und wollen verzweifeln und das ist nicht gut. Wir haben ein Riesenwerk Probleme mit Krankenkassen, mit diesem medizinischen Dienst, was die Dame gestern sagte, die Mutter von den 3 Kindern. Das ist alles schwer und ja, man... Aber, ich höre so ein Aber in deiner Stimme. Man kann froh sein, wenn man seine Angehörigen hat, ob Kinder... Ich weiß nicht genau, was ist schlimmer, Kind oder Mann. Also, Inke, wenn ich vielleicht noch mal ein paar Fragen stelle zu deinem Mann. Du sagst, dein Mann ist so, du hast ihn ja gerade schon beschrieben und der ist auch blind, sagst du. Das wird jetzt immer weniger mit dem Sehen. Und er kann nicht sprechen. Nein, er kann aber seit 2 Jahren. Aber er ist geistig ganz klar. Ja. Das heißt, wie kommuniziert ihr miteinander? Ja, mit Händen. Füße geht ja auch nicht bei uns, also die Hände. Ja. Und mit den Augen. Er kann alles nachsprechen, wenn man jetzt sagt, sag doch mal. Aber das Gehirn leitet das nicht mehr weiter durch die Schlaganfälle. Das sind Wortfindungsstörungen oder Aphasie oder so ähnlich heißt das. Wenn er jetzt etwas bejahen soll, wie macht er das? Kann er. Dann sagt er ja. Ach, das kann er. Das kann er. Ja und nein. Er liegt den ganzen Tag im Bett. Wir sind im Januar von Hamburg an die Nordsee gezogen. Wir wohnen in einem alten, ausgebauten, umgebauten Bahnhof, ebenerdig. Ich kann ihn vom Bett aus in den Rollstuhl setzen. Ich habe seit 3 Monaten so einen elektrischen Lüfter, Patientenlüfter, glaube ich, heißt das Ding. Ich setze ihn in den Rollstuhl und schiebe mit ihm raus. Das geht gut. Ach, das geht auch. Sag mal, gleich zwischengefragt. Ein Umzug ist für jeden auch normalen und gesunden Menschen ein irre Stress. Das habt ihr ja dann auch noch geschafft. Das war Stress, purer Stress. Und da habe ich ihn das erste Mal, seit 2,5 Jahren ist er so krank, wie er jetzt ist. Also Pflegestufe 3, 100% schwerbehindert. Vorher, die 2 Jahre, da konnte er noch auf Prothesen laufen. Da musste ich noch nicht so viel machen. Aber jetzt seit 2,5 Jahren ist er wirklich richtig, pflegebedürftig. Warum der Umzug? Weil wir in Hamburg in einem privaten Haus gewohnt haben, im ersten Stock, und nur mit Transportleuten, mit dem Krankentransport die Wohnung verlassen konnten. Ich konnte ihn mir nicht schultern, er hat auch keine Prothesen mehr jetzt. Dann hast du das alles alleine organisiert? Ja. Das ist ja. Und er war auch damit einverstanden mit dem Umzug? Ja. Das ist ja für einen schwerkranken Menschen auch großer Stress dann. Und er hat so Angst gehabt. Ich habe ihm erzählt, dass er dann für ein paar Tage mal in so eine Kurzzeitpflege, in so ein Heim muss. Das war das allererste Mal. Und er hatte, glaube ich, immer Angst, dass ich ihn in Hamburg lasse, dass ich ihn nicht mitnehme. Und da habe ich ihn vorgeschickt in diesem kleinen Ort nach Marne, in ein Heim. Und das war schlimm. Ich habe ihn also ganz, er ist dem Pfleger gleich den ersten Tag runtergefallen, hatte ein Loch im Kopf, hatte die Schulter kaputt. Und dann diesen berühmten Dekubitus am Po. Also das ist uns nicht gut bekommen. Das machen wir auch nie wieder. Also umso größer war dann seine Freude und Glück, als du ihn zurückgeholt hast. Ja, nach 10 Tagen kommt er dann hier mit her. Und ja, sag mal, und diese alltägliche Pflege, da ist ja nun ganz viel zu machen. Machst du alles alleine? Ja. Da ist kein Pflegedienst, der dir hilft? Das könnte ich, aber das möchte ich nicht. Ich muss es für die Krankenkasse machen. Dieser medizinische Dienst, das hatte die Solveig gestern auch gesagt, und da muss ich ihr auch voll recht geben. Die gucken einmal, die haben gar nicht meinen Mann angeguckt. Die hat mich gesehen, hat gesehen, ich bin behindert. Das ist also auch sehr sichtbar. Jetzt im Laufe der Jahre, wo ich jetzt ein bisschen älter werde, sieht man es doll. Früher konnte ich das ganz gut verbergen, das geht jetzt nicht mehr. ja, Sie sind ja behindert und Sie können das nicht. Die hat nicht mal geguckt, wie ich mit ihm umgehe. Also hat die Krankenkasse gesagt, da muss jemand... Ich brauche einen Pflegedienst. Und du hast aber gesagt, nein, ich will es nicht. Nee, das konnte ich nicht. Dann hätten Sie ihn mehr weggenommen und ins Heim gebracht. Ach so. Ja, und wie geht das jetzt? Es kommt doch jemand vorbei, oder? Pro forma. Wir klönen dann. Müssen wir nicht weiter drüber reden. Wir klönen dann. Ja. Das ist immer nett und das sind nette Leute hier im Ort. Und aber die Pflege, Baden und Windeln und mache ich wirklich alles das selber, mache ich gern. Und das ist ja auch, du machst es gern, weil es dein Mann ist, den du liebst und der dein Leben so lange begleitet hat. Naja, 8 Jahre sind wir zusammen. Also so lange war das gar nicht. Wir waren 4 Monate verheiratet, ging das los. Achso, ich dachte, ihr würdet euch schon ganz lange kennen. Nein, eben nicht. Und dein Sohn ist auch nicht euer gemeinsamer Sohn. Nein, das sind zwei Söhne. Ich verstehe. Mein Mann hat keine eigenen Kinder, hat keine Eltern mehr. Darum habe ich auch die alleinige Verantwortung für ihn. Du musst ihn auch füttern. Nein, er kann die linke Hand noch bewegen. Die ganze rechte Seite ist gelähmt. Die linke Hand kann er bewegen. Ich stelle ihm sein Essen hin, bin aber immer in der Nähe, weil er sich so oft verschluckt. Durch diese Schlaganfälle ist im Hals auch irgendwas gelähmt da. Aber das geht alles. Und manchmal, wenn ich das so draußen erzähle, dann sehe ich, wie die Leute gucken. Und ich finde das alles gar nicht so schlimm, aber die Leute finden das ganz furchtbar. Und das ich wollte auch gerade sagen, ich bin hundertprozentig sicher, dass ganz viele Leute, meine Person eingeschlossen, jetzt so denken, mein Gott, was für ein Elend, was für ein schweres Leben. Das ist Leben. Aber kein Elend. Für dich ist das Normalität geworden. Also ich bin froh, dass ich ihn noch habe. Ja. Und das ist auch ein gewisser Egoismus, das gebe ich auch zu. Ich könnte es nämlich gar nicht ertragen, wenn ich... Hier sind 2 Pflegeheime und ich könnte ihn, einer hat auch gesagt, gib ihn doch dahin und besuch ihn jeden Tag. Da wird mir das Herz brechen. Ich bin zu egoistisch, mir das anzutun. Ich will das nicht. Also ich vermute mal, dass es für ihn natürlich auch das Allerschönste ist, zu Hause zu sein. Also viele sagen, das überleben ja auch viele Leute nicht lange in diesen Heimen. Mhm. Also die 10 Tage haben uns wirklich gelangt. Die Leute werden einmal in der Woche geduscht. Das ist Schweinkram, wenn jemand Windeln trägt. Das macht man nicht. Die werden mit Schaum gesäubert und das ist alles nicht. Aber auch das stelle ich mir jetzt gerade wieder vor. Du bist behindert und er ist so schwer behindert. Wie schaffst du ihn zu duschen zum Beispiel? Wir haben eine Wanne und ich habe so einen Wannenlift. Da rutsche ich ihn von einem Stuhl auf diesen Lift. Ja, das geht alles. Das hört sich nur so kompliziert an. Das ist gar nicht so kompliziert. Aber das ist ein Vollzeitjob, den du da machst. Auf jeden Fall. Mhm. Er ist im letzten Jahr leider noch Epileptiker geworden, durch diese Schlaganfälle ausgelöst. Ja, das hört man oft, genau. Ja, das ist so viel im Gehirn kaputt gegangen. Ja, ich habe mal vor 30 Jahren Arzthelferin gelernt. Ach, vor 35. Ich vergesse immer, wie alt ich bin. Nächste Woche werde ich nämlich 55 und dann haben wir auch unseren 5. Hochzeitstag. Ja, und ich habe sowieso wohl immer einen Hang. Ich habe auch mit nichts ein Problem. Das ist, kommt einem sehr zugute. Ja. Also, wenn du jetzt so sagst, auf was freut ihr beiden? Auf was würdest du dich freuen? Auf was würdest du hoffen? Dass er erstmal noch lange lebt. Das wäre mir ganz, ganz wichtig. Manche sagen, das ist doch kein Leben. Aber ich finde doch, dass das ein Leben ist. Also wir freuen uns jetzt nächste Woche auf unseren gemeinsamen Hochzeitstag. Mhm. Das ist eben auch dann mein Geburtstag. Mhm. Dann freuen wir uns auf Weihnachten. Mhm. Wir freuen uns immer, wenn wir raus können, weil wir das 1,5 Jahre nicht konnten. Wollte ich gerade sagen, das ist sicher immer eine schöne Sache für ihn, auch wenn er dann raus kann. Und also die schöne frische Nordseeluft. Er will manchmal nicht, aber dann muss ich ihn mit ganzer Gewalt zwingen. Er hört jetzt nebenan zu. Wie heißt er denn? Gerd. Gerd? Ja. Hallo Gerd, ich grüße dich sehr herzlich. Hast du eine tolle Frau? Ach nein. Kompliment, doch, muss gesagt sein. Ja, das sagen viele. Ja, du musst ja gar nicht zuhören, jetzt Ingrid, aber ich sage, du bist eine tolle Frau, du musst ja gar nicht kommentieren. Dankeschön. Ne? So. Ich nehme das mal so hin. Für mich ist das einfach, für mich ist ganz vieles wirklich selbstverständlich. Und das macht sich auch manchmal so anhören. Manche, vielleicht reden sich auch manche was ein und reden sich auch was schön. Und ich finde das in Ordnung so, wir haben geheiratet. Ich wollte gar nicht heiraten. Nein. Und er hat mich überredet und Weißt du, Inge, was mich beeindruckt, an dir, an Janine und an Sula vorhin auch, dass ihr, wie ihr das Schicksal annehmt. Das ist eigentlich viel, viel schlimmer. Und ich bin immer noch am Hin und Her überlegen. Ich habe mit meinem 26-jährigen Sohn ein ganz, ganz schlimmes Schicksal. Der hat seit 2,5 Jahren eine schizophrene Psychose. Und das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Der ist oft so durcheinander. Ich bin dann wieder nicht seine Mutter und... Dann ist er traurig. Ich wünschte, dass du meine Mutter wärst. Ja, Robert, ich bin deine Mutter. Nein. Und er ist dann so furchtbar durcheinander. Und das, das macht einen so, das macht mich so mürbe. Rein ins Krankenhaus und raus und wieder hin und her. Aber er lebt nicht bei euch in der... Jetzt nicht mehr. Mhm. Wir haben in Hamburg in einem Haus gewohnt und dadurch, dass wir jetzt hierher gezogen sind, ich habe da die Verantwortung ein bisschen abgegeben. Mhm. Ich hatte für beide die volle Verantwortung. Er hat einen gesetzlichen Betreuer seit 2 Jahren, der Jungen. Wird mir zu viel. Das verstehe ich. Also ich meine, an zwei Bereichen zu arbeiten oder belastet zu werden, irgendwann ist dann auch mal mit der Kraft vorbei. Ja, manchmal weiß ich auch gar nicht. Mhm. Ich möchte ja nun auch nicht zusammenbrechen. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass das so kommt. Aber irgendwie habe ich auch so das Gefühl, man wird ja eigentlich erst richtig darauf aufmerksam, so wenn wir uns jetzt unterhalten und wenn ich das erzähle. Ja, und wenn du dann auch so ungläubig guckst oder irgendwie, dann denke ich auch, Gott, ja, das hört sich auch furchtbar dramatisch an. Das empfinde ich aber eben nicht so in unserem täglichen... Ja, Gefühl. Und das finde ich eben toll. Das musst du auch verstehen, dass sich das natürlich für Leute, die nicht in einem solchen Leben sind, hört sich das auch dramatisch an. Das verstehe ich auch, aber ich denke auch, irgendwann sagt mein Kopf vielleicht auch mal, jetzt ist Schluss mit diesem ganzen Stress und mit dieser Kämpferei um alles. Wir brauchen jetzt einen anderen Rollstuhl für draußen. Ach, da kommen Gutachter und ja, nee, und sie wissen ja, und die Kassen sind leer und ja. Ich will dir mal was sagen. Ich glaube, ich finde das ganz toll, dass du angerufen hast. Ich finde das ganz toll. Nein, ich will es dir sagen. Ja. Weil ich glaube, dass jemand mit so einer Haltung anderen Menschen sehr viel Mut machen kann. Das stimmt, aber weißt du, was auch nicht so schön an dieser Haltung ist, dass jeder immer sagt, ach Ingol, du schaffst das schon. Ach Ingol, du bist stark und du kannst. Ich bin auch nicht so stark. Verstehe. Ich bin klein, 1,60 und wie 49 Kilo. Ui. Ich bin so eine halbe Portion. Ja. Aber hab genug Kraft. Eine kleine zähe Frau. Kann man so sagen. Kann man so sagen. Kann man wirklich so sagen. Und das war auch wirklich der Grund. Ich habe gestern eine Mail geschrieben und heute nochmal einen Fax hinterhergejagt, weil ich wirklich sagen möchte, man kann trotzdem fröhlich sein und man muss überhaupt auch nicht verzweifeln. Liebe Ingrid. Also, ich hoffe nur, dass ich schön gesund bleibe. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist wichtig, ja. Du bist jetzt du bist der Engel da. Du musst jetzt tapfer werden. so ist auch nicht. Aber du wirst es gar nicht hören, ich merke schon. Nicht so gerne. So. Nee. Ich freue mich, aber ich darf sagen, dass ich mich freue, dass du angerufen hast. Ja, so. Darüber freue ich mich. Ganz, ganz toll, weil wirklich, ich habe die Bücher, ich gucke seit Jahren und ich wünsche mir bitte, bitte ein Autogramm. Sehr gerne. Du legst auf, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift und du grüßt nochmal deinen lieben Mann herzlich von mir. Und alles Gute euch beiden. Dankeschön. Tschüss. Also ich glaube, ihr Lieben, heute werden viele von uns, ich auch, wieder klein mit Hut, was wir hier so hören. Was Menschen schaffen und mit welchem Elan Menschen an Schicksale herangehen, ohne zu jammern, ohne zu klagen. Ich begrüße herzlich Günther. Günther ist 75. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Günther, schön, dass du da bist. Ja, und schön, dass ich dich einmal an die Stücke kriege. Ja. Ich kenne dich schon so lange, wie du da drin hängst. Sag bloß, das ehrt mich. Günther, nun ist das aber ein ernstes Thema heute, ne? Aber sehr. Was ist es bei dir? Ich habe vor 1977 meine Ehefrau ins Krankenhaus gebracht. Mhm. Und zwar, weil sie eine anhaltende Regelblutung hatte. Mhm. Und sie sah so schlecht aus und der Arzt meinte, sie müsste ins Krankenhaus. Mhm. Und die Frau hat sich gesträubt, sie wollte nicht da rein. Ja. Und dann habe ich sie bearbeitet und fast mit Gewalt da reingebracht. Ja. Und nach 36 Stunden ruft das Krankenhaus an und ich sollte sie wieder rausholen. Und dann stellten wir fest, die hatte von der Azubi-Schwester eine Spritze bekommen in den Gesäßmuskel. Mhm. Wir sind nach Haus gefahren, eine halbe Stunde gefahren. Hier zu Hause kriegte ich die Frau nicht mehr aufs Auto. Sie konnte nicht mehr laufen. Dann hat sie hier 3 Jahre gelegen. Und das heißt, die Spritze ist ins Rückenmark gegangen, oder? Ja. Die hat 3 Jahre zu Hause gelegen. 3 Jahre zu Hause gelegen. Dann hatten wir sie einigermaßen auf den Beine. Und jetzt seit 8 Jahren hat sich das so verschlimmert, dass sie wieder meist im Bett liegt oder im Rollstuhl. Machen kann sie gar nichts. Sie hat rechtzeitig Tremor. Also die Frau ist auf. Und muss rundherum verpflegt werden, versorgt werden. Und das machst du? Mach ich. Das machst du mit 75, alles alleine? Ja, mit Tag über kommt hin und wieder mal ein paar Stunden die Tochter, die macht dann sauber und Deine Frau? Du sagst, sie sitzt, kann aber im Rollstuhl sitzen. Ja, sitzt nur im Rollstuhl oder so wie jetzt. Ich kann ja alleine nicht gehen, dann muss ich sie begleiten zur Toilette und wo sie hin muss in der Küche. Kann sie allein noch zur Toilette? Nein, da muss ich mithelfen. Das machst du auch alles? Das mache ich alles. Baden, duschen auch? Ja. Auch helfen? Und zwar war das in Coesfelder Krankenhaus auf der Entbindungsstation. Und das war mehr wie eine Sauerei. Das ist 30 Jahre her? 30 Jahre her. Ist damals irgendwas Rechtliches von euch unternommen worden? Ach, sicher doch. Aber hat nichts genutzt? Nichts genutzt. Da kam die Oberschwester, sagt, sie hat das selber gemacht und sie hätte die Frau aufgefangen, wo sie umgefallen ist und fertig war die Laube. Das heißt, sie ist eigentlich wegen einer Kleinigkeit ins Krankenhaus gekommen? Ja. Eigentlich, ne? Das hätte eigentlich, das war gar nichts. War gar nichts. Und dann ist sie als schwerkranker Mensch rausgekommen, aus dem Krankenhaus. Nach kurzer Zeit. Ja. Bist du seit 30 Jahren an der Seite deiner Frau? Ja. Und bist beschäftigt mit dieser schweren Behinderung? Sicher. Wie schaffst du das? Woher nimmst du die Kraft, Günther? Ja, ich habe seit vor 5 Jahren noch einen Herzinfarkt gehabt, verdammt nochmal. Auch noch. Ja, wie wir das geschafft haben, ich weiß es auch nicht. Bist du denn jetzt einigermaßen gesundheitlich? Einigermaßen. Das Einzige, was ich kann, ich habe Schwierigkeiten mit der Luft. Ja. Ich bekomme keine Luft. Schlecht. Ich muss hier immer eine Klimaanlage haben und Luft befeuchten und alles. Versorgst du denn den Haushalt auch ganz alleine? Auch alleine. Das heißt, du gehst einkaufen, du putzt, du machst die Wäsche? Ja, einkaufen, das macht die Tochter. Wäsche, das mache ich. Warum hilft die Tochter nicht mehr? Ja, sie hat auch 2 Kinder. Die gehen an die Schule. Die kann nur vormittags und nachmittag mal, abends kommt sie gucken. Wohnt die denn bei euch in dem Ort? Ja, die wohnt hier im Ort. Mhm. Bist du denn so zufrieden mit der Tochter oder würdest du dir manchmal heimlich wünschen, sie würde ein bisschen mehr machen? Ach ne, mehr kann man nicht verlangen. Ja. Ich verlange, und ich weiß, solange ich es kann, mache ich es. Hast du nicht Angst vor dem Tag, wo du auch nicht kannst? Was dann? Ja, was dann? Da streiten sich die Gelehrten drüber. Weißt du, was mich immer noch ärgert? Dann schicken die mir vom medizinischen Dienst, schicken die dann einen Gutachter raus und der steht dann da hier in der Wohnung, guckt sich das an, ja, und dann hauen die wieder ab und lügen sich da ein zurecht. Das kannst du nicht mehr mit anhören. Ich glaube, wenn noch mal einer kommt, ich schmeiß ihn raus. Wir können diese Medizinmänner schon nicht mehr sehen. Glaube ich. Es gibt, wie ist das denn zu erklären, dass in dem Fall da nicht zumindest jemand kommt, der so ein bisschen bei der Pflege hilft? Ja, wie kommt das? Wie kommt's? Ich weiß es nicht. Also, gerade haben wir von Ingrid gehört, die will die gar nicht da haben, aber du kriegst sie gar nicht. Vielleicht könnte ich sie auch kriegen, aber die Frau will das noch nicht. Ja, verstehe. Die Frau möchte es noch nicht, deshalb habe ich noch keinen angefordert. Verstehe, das sind fremde Menschen, dann ist wieder alles anders und dann schämt man sich vielleicht auch. Und ja, das ist, muss ich sagen, meine Frau war eine eigenständige Frau, eine dynamische, volle Energie und ach, das nicht zu beschreiben ist mit einem kleinen Dopf von 50 Kilo. Und jetzt muss ich zugucken, wie sie langsam zugrunde geht und das bringt mich um. Und diese Medizinmänner, die lügen und lügen an allen Ecken und Kanten. Die hängen hier noch ein paar Krankheiten drauf, nur nicht die Wahrheit zu sagen. Wie alt ist deine Frau, Günther? Meine Frau ist jetzt 73. 73. Als das passierte, wie gesagt, das ist 30 Jahre her. Ja. Gab es da damals? Wir sind 39 und ich hatte hier 3 kleine Kinder. Eine war gerade 5, die andere waren 8 und die andere war 12. Ach, es gibt noch mehr Kinder als die eine Tochter. Ja, sicher. Wo leben die denn? Ja, eine, die arbeitet, hat gar keine Zeit und die andere ist auch, kommt ab und zu, die ist in Altenheim irgendwo tätig. Ach, die ist sogar im Altenheim tätig? Ja. Das heißt, eigentlich könnten die ja ein bisschen mehr zupacken, oder? Ja, die Tochter, die hier immer herkommt, jeden Tag, die ist auch in der Altenpflege gewesen. Aber die anderen lassen euch so ein bisschen hängen? Die anderen lassen uns hängen. Was ja auch traurig ist. Also, weißt du, die kommen her und wenn sie was machen wollen, dann wollen die bezahlt haben. Ja, verstehe. Und das reicht eben gerade so, dass wir über die Runden kommen. Verstehe. Weißt du, was ich dich gerade fragen wollte? Du warst damals noch ein relativ junger Mann, als das passiert ist. Gab es da mal so Zeiten, wo du dachtest, ach, ich verlasse sie und fange mal ein neues Leben an mit einer gesunden Frau? Nein, nein. Nie. Nein, das hat es nie gegeben und das wird es auch nicht geben. Wir sind immer von Anfang an, kannst du dir vorstellen, wir haben 55 geheiratet. Mhm. Damals war noch nichts. Wir haben alles aufgebaut von vornherein. Wir haben jedes Stück, was wir besitzen, haben wir jetzt selber gearbeitet und gekauft. Mhm. Und wir sind so zusammengeschweißt, da kann man nicht, das geht nicht. Da war, das war nie eine Diskussion, nie eine Sekunde hast du darüber nachgedacht. Nichts, gar nichts. Ja. Mhm. Nein, das ist bis zum heutigen Tag, wir sind unzertrennlich, das gibt's nicht. Das ist wirklich so der Spruch in guten und in schlechten Zeiten, ne? Ja, genau so. Mhm. Und das wird es auch so bleiben. Jetzt ist das Leben sehr schwer. Ach, weißt du, man muss es nicht immer schwer nehmen. Mhm. Man muss es nehmen, wie es kommt. Mhm. Was ist so Freude noch in eurem Leben? Auf was ja, man muss, es gibt Tage, wo wir beide weinen und es gibt Tage, wo wir beide lachen. Ja. Ja? Man muss lachen, Humor, weißt du doch, oder man muss trotzdem lachen. Ja. was macht ihr so denn den lieben langen Tag, ihr ja, beiden? Ja, das kann ich dir genau sagen. Morgens stehen wir auf, dann müssen wir eine Frau aus dem Bett helfen, anziehen, waschen. Wenn sie nicht gerade voll ist, ist sie auch Inkontinenz, dann muss sie geduscht werden. Und dann mache ich ihr das Frühstück und dann müssen wir die Tabletten einnehmen. Sie muss Tabletten einnehmen, ich Tabletten. Ja, und dann ist wieder übrige, da kommt die Tochter, die kämmt die Frau und richtet die Frau wieder her, so wie sie das gerne möchte. Mhm. Und dann, habe ich inzwischen schon wieder sauber gemacht und dann ist wieder auch langsam Zeit zum Mittag machen. Das machst du auch? Ja, ich habe von Anfang an gekocht, wo das passiert ist, da muss ich mich umstellen als Hausmann. Und was hast du denn beruflich früher gemacht? Ich war Rohrleitungsmonteur auf Montage. Sag mal, die vielen ersten Jahre, warst du denn dann noch berufstätig und hast die Frau versorgt? Nein, ich musste gleich dann noch die Arbeit aufgeben. Ach so, und das ging dann auch finanziell, habt ihr das so geregelt, dass das ja, ging? Ja, das wurde dann, ich weiß, es ging alles automatisch. Automatisch wurde da das Sozialamt eingeschaltet. Mhm, wir haben dann mit den Kindern eine Weile vom Sozialamt gelebt. Später habe ich dann Berufsunfähigkeitsrente bekommen. Also, verstehe. Mhm, mhm. Ja, und so vergeht dann der Tag, ne? So in der Richtung. Der Tag. Mhm. Ja. Und abends, ja, dann gucken wir ein bisschen Fernsehen und dann machen wir eine Weile aus. Ja. Und dann unterhalten uns über Musik, vielleicht schlafen wir auch noch eine Stunde, bis der Domian kommt. Und dann gucken wir den Domian bis 2 Uhr. Aber dann wird es ja auch spät, ne? Ja, sicher. Ja. Das ist schon eine späte Stunde jetzt. Ja, und dann, wenn die Frau kann, dann schläft die morgens länger, dann gehen wir, wenn wir gefrühstückt haben, legen wir uns dann noch eine Weile hin. Kannst du denn mit deiner Frau, mit dem Rollstuhl auch mal ein bisschen rausgehen? Ja, das können wir, das machen wir. Und einmal in der Woche fahren wir raus aufs Land, da haben wir Bekannten, da können wir dann auf dem Bauernhof ein bisschen rumfahren. Dann. Und wie kommt der raus? Hast du ein Auto? Ich habe noch ein Auto, ja. Und dann musst du sie da reinhieven dann ins Auto? Ja, ich muss das Auto ja haben, weil die Tochter fährt mit meinem Auto einkaufen oder einer von den Enkelsöhnen, die benutzen das. Ja. Ich habe gerade schon die andere Anruferin auch gefragt, was sie sich wünscht. Was wünschst du dir, Günther? Was ich mir wünsche? Eigentlich gar nichts. Ich wünsche mir nur, dass wir noch ein paar Jährchen zusammenbleiben können. Mhm. Und ich tue alles dafür, dass sie noch bei mir bleibt. Mhm. Solange wenigstens, wie ich kann. Und wenn es sein muss, dann kann man nichts mehr machen. Aber ich wünsche mir nur, dass wir noch eine Weile zusammenbleiben. Und gerade zum Trotz, weißt du, weil die Ärzte haben uns so angelogen und so. Ich weiß es auch nicht. Jetzt kriegen wir, da haben wir mit Mühe und Not über dem Sozialgericht, da klagen wir auch schon 30 Jahre. Da haben wir jetzt erst die Schwerbehinderung gekriegt, die 100%. Das finde ich immer so schlimm, dass man ist ja schon getroffen genug mit allem, was man so tun muss, und dann diesen ganzen bürokratischen Krieg auch noch zu führen. Ja, und fragen Sie nicht. Und weißt du, ich habe in all den Jahren, ich habe sämtliche Bücher gelesen, um wie das funktioniert und was da läuft. Und wenn du da was sagst, dann stehst du, behandeln die dich wie so ein Vollidiot, als wenn du ein bisschen bescheuert bist. Ich sag immer, das soziale Gericht ist das Kasperle-Theater für einen kleinen Mann. Ja, und da spielt er selber die Hauptrolle und kann hinterher über sich selber lachen. So, Günther, ich verneige mich vor dir. Das meine ich sehr ernst. Und wünsche dir und deiner Frau das Beste überhaupt, was man wünschen kann. Und ich danke dir und freue mich, dass ich einmal noch mit dir gesprochen habe. Mich hat das auch sehr gefreut und sehr geehrt. Ja. Alles Gute. Ich wünsche dir auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt haben wir, frage ich meine Regie, mit wem machen wir weiter? Meine Regie schweigt. Ich frage meine Regie, mit wem wir weitermachen. Meine Regie schweigt. Aha. Mara, ich grüße dich. Jetzt haben wir leider nicht mehr so viel Zeit, aber ich freue mich, dass du auch noch da bist. Du bist 51 Jahre alt. Hallo, ja. Mara. Hallo, Domian. Ich gucke deine Sendung auch jeden Abend, aber ich glaube, das, was ich dir jetzt zu sagen hätte, das passt in diese 3 Minuten nicht mehr rein. Ja, wollen wir es anfangen und wir sagen einfach, wir setzen es morgen fort. Wir beginnen mal ein bisschen mit dem Gespräch und verabreden uns weiter dann für morgen. Das könnten wir machen. Können wir, fangen wir einfach mal ein bisschen an und dann hören wir uns ja morgen wieder. Okay, also dann rufe ich dich morgen an oder er ruft mich zurück. Wir rufen dich an, aber du kannst ja jetzt schon mal anfangen. Wir haben ja das Thema, ich alleine muss die Verantwortung tragen. Genau, also Fakt ist, ich war 37 Jahre alt, ich bin jetzt 51. Mein Mann ist gestorben mit 37 Jahren. Wir hatten eine Firma aufgebaut, relativ neu, 1,2 Millionen, sag ich jetzt mal. Also voll in Schulden, habe ein 6-wöchiges Kind geboren, mein großer Sohn war 9 Jahre alt. Ich habe gesagt, was ein... Plötzlich starb. Also ich habe es akustisch nicht verstanden, mit dem Absohn habe ich es nicht verstanden. Also ich hatte einen 9-jährigen Sohn, ja, und das Baby war 6 Wochen alt, als mein Mann im Sport gestorben ist. Ja? Beim Sport gestorben ist? Beim Sport, ja. Der war sehr aktiv, der war Workaholic, der war Sportler ohne Ende, der hatte Zysten im Kopf und einen doppelseitigen Herzklappenfehler. Das wusste ich aber alles nicht. Da war er wie alt? 37. Ist mit meinem großen Sohn in den Sportunterricht gegangen, also in seinem Sportstudio. Fußball, 22. Dezember, also kurz vor Weihnachten, und ist tot umgefallen. Und dann stand ich da mit beiden Kindern, mit Mordschulden. Was mache ich jetzt? Ja, also ich musste arbeiten gehen, es war keine Lebensversicherung da, gar nichts. Und das hat sich über die Jahre hinausgezogen. Ich habe das 12 Jahre relativ gut durchgezogen, in Anführungszeichen, mit Kindern, die krank waren. Der Kleine hat ADS, der Große ist gut durchgelaufen, hat auch mittlerweile Abitur und fängt jetzt an zu studieren. Also das lief ganz gut. Aber mittlerweile der Vater an Krebs verstorben, der Ersatzvater für die Kinder war. Und ich war doppelt und dreifach belastet, wie du dir vorstellen kannst. Ne? Also das macht man ja nicht auf eine Arschbacke, sag ich jetzt mal. Ne? Und ja, dann kam bei mir dazu, ich habe einen schweren Bandscheibenvorfall gekriegt. Danach habe ich, ich konnte nicht zu Hause bleiben, weil ich die eigene Firma hatte. Ich bin also in Reha, in ambulante Reha während der Arbeitszeit, die gar nichts gebracht hat, die Reha. Hast du das geschafft, alleine dann weiterzuführen? Mit mehreren Leuten, mit mehreren Angestellten. Das heißt, du hast die Kinder zu versorgen gehabt, die Kleinen, die da noch klein waren. Ja. Und hattest diese Riesenverantwortung, die Firma, mit den Schulden. Wie viele Leute arbeiteten in der Firma? Zwischen 10 und 12 Leuten. Zwischen 10 und 12 Leuten und diese Riesenschuldenlast. Die Schuldenlast, und dann auch dieses selbstständig sein, up and down, ja, also heute läuft's gut, morgen nicht. Wir waren im grafischen Gewerbe, das ist nicht so einfach gewesen. Läuft diese Firma heute immer noch? Die ist leider in Insolvenz seit 3 Jahren und das ist auch mein großes Problem. Also das heißt, ich habe das durchgezogen, ich habe sehr viel privates Geld da reingezogen und also reingeschossen und habe mich irgendwo damit verschuldet, indem ich habe dann zwischenzeitlich ein eigenes Haus aufgebaut. Also ich habe zwischenzeitlich gebaut in der Zeit, als es gut lief, habe ich gedacht, was soll das Geld, was man auf dem Markt haben. An dieser Stelle unterbreche ich, weil die Sendung jetzt vorbei ist und ich sage ganz einfach, ich freue mich, wenn wir beide uns morgen weiter und wieder hören. Wir weiter sprechen und wieder hören werden. Ja, rufst du mich an? Wir melden uns bei dir. Ja, okay. Bis morgen. Tschüss. Alles klar, Domian, wäre mir sehr wichtig. Ja? Okay, tschüss. Danke. In der Technik, Gunnel Landin. Bis morgen. Gute Nacht wünsche ich euch.